20. Dialog, Seite 245-246, Machiavell. Was ist überhaupt dein alljährlich bewilligter Staatsvoranschlag? Nichts anderes als eine vorläufige Regelung. Die Dinge werden sich aber folgendermaßen abspielen. Der Gesamtvoranschlag, der zum Jahresbeginn beschlossen wurde, weist, angenommen, einen Kredit von 800 Millionen aus. Nähert man sich dem Ende des ersten Halbjahres, so entsprechen die finanziellen Tatsachen schon nicht mehr den ursprünglichen Annahmen. Nun legt man der Kammer einen richtig gestellten Voranschlag vor, welcher der ersten Ziffer 100 oder 150 Millionen hinzufügt. Dann folgt der Nachtragsvoranschlag, er fügt weitere 50 oder 60 Millionen hinzu. Schließlich kommt es zur Schlussabrechnung, in der weitere 15, 20 oder 30 Millionen hinzugefügt werden. Kurz, bei der Gesamtabrechnung beträgt der Abgang ein Drittel der vorgesehenen Ausgaben. Bei dieser Ziffer kommt es dann im Wege der Bestätigung zum Gesetzesbeschluss der Kammer. Auf solche Art kann man am Ende von 10 Jahren den Voranschlag verdoppeln, sogar verdreifachen.